Leute, lebt euer Leben, wie ihr es wollt. Seht ihr nicht, wie die Zeit wegrollt? Lebt jede Stunde, Minute, Sekunde, mir egal, ihr habt eure eigene Wahl. Was ihr macht und was ihr tut, ich hoffe, mit dem Track habt ihr mehr Mut. Das Leben könnte manchmal echt schön sein, wenn die Familie zusammensitzt und alle sind vereint. Lebe dein Leben, es könnte dein letzter sein. Hört mir diese Line, dieser Beat ist so fein. Dein Mein, einfach nur rein. Was ihr da sagt, ist einfach nur krass. Lass es sein, lebe wie du geboren bist. Tu es, wie du's willst, bevor es dich zerfrisst. Lass dich nicht manipulieren, sonst könntest du bald halluzinieren. Mach das, was du für richtig hältst. Es ist nicht gut, wenn du Bedürfnisse von anderen über deine stellst. Lebe jeden Augenblick in deinem Leben. Glaub mir, es wird ihn wirklich nur einmal geben. Du bist dein eigener Glückesschmied. Also sei sicher, dass du in deinem Leben immer einfach alles gibst. Lebe jeden Augenblick in deinem Leben. Glaub mir, es wird ihn wirklich nur einmal geben. Du bist dein eigener Glückesschmied. Also sei sicher, dass du in deinem Leben immer einfach alles gibst. Lebe dein Leben so, wie du es denkst und willst. Es ist wichtig, auch wenn du den ganzen Tag chillst. Es ist dein Leben, also lass es dir nicht versauen. Du musst auf deine eigene Meinung sehr hoch bauen. Scheiß drauf, wenn irgendjemand was anderes sagt. Es ist dein Leben, lebe es nicht so, wie es ein anderer mag. Es ist schließlich dein Leben, also wähle selbst. Und steh auf, wenn du in deinem Leben einmal hinfällst. Es ist schwer, immer das Richtige zu tun, ja, es stimmt. Aber auch Fehler zu machen, glaub mir, das ist nicht schlimm. Leg dir einen Stein in den Weg, so räum sie weg. Damit es alle sehen und damit es jeder checkt. Nimm dein Leben sehr fest in die Hand, Mann. So, dass du leben nach deinen eigenen Ideen kannst. Okay, du weißt jetzt, was du machen musst, also los. Es ist schwer, aber ich weiß, du weißt das schon. Lebe jeden Augenblick in deinem Leben. Glaub mir, es wird ihn wirklich nur einmal geben. Du bist dein eigener Glückesschmied. Also sei sicher, dass du in deinem Leben immer einfach alles gibst. Lebe jeden Augenblick in deinem Leben. Glaub mir, es wird ihn wirklich nur einmal geben. Du bist dein eigener Glückesschmied. Also sei sicher, dass du in deinem Leben immer einfach alles gibst.